Überall sah sich sie exakt denselben Scheiß. Wieder und wieder und wieder und wieder. Und dachte, dieses Mal wird es anders. Nein, bitte, dieses Mal wird es anders. Es tut mir leid, aber mir gefällt nicht, wie du mich anhörst. Okay? Hast du ein beschissenes Problem mit deinem Hund? Glaubst du etwa, ich verarsche dich? Glaubst du, ich lüge? Fick dich! Okay? Fick dich! Hab ich dir schon mal gesagt, das weiß ich nicht.